Herzlich willkommen bei Ganz Ehrlich, meinem Lieblingspodcast mit Hassan und Guido. Ich heiße Cassandra und wünsche euch viel Spaß mit der nächsten Folge. Jo, Hassan, was geht? Alles gut? Ja, Mann, bei dir? Bockt sich gerade wieder aufzunehmen, muss ich ehrlich sagen. Ja, voll. Ich hatte auch schon so diese Vorfreude, obwohl ich immer so mega im Stress bin in den letzten Tagen, Wochen, habe ich jetzt gerade so gedacht, so boah, es wird mal wieder Zeit für eine Folge, ganz ehrlich, dein Lieblingspodcast. Ich habe die ganze Woche über schon an die letzte Folge gedacht, also was heißt die ganze Zeit, aber mir kam das immer wieder, ich habe wieder dann ab und zu dran denken müssen und mir ist eingefallen, dass ich in der letzten Folge gesagt habe, boah, war jetzt mega stressig, aber das flacht ja so langsam ab, weißt du noch? Ja, und es wurde wieder schlimmer, oder? Ja. Gerade jetzt hier mit unserer Nikolaus-Aktion. Ja, genau. Und dann habe ich ja noch, wir haben ja andere Baustellen auch noch, du Medienteam, ich noch Förderverein und so weiter. Und hier Sanitätsdienst habe ich ja auch noch. Aber ich muss dazu sagen, und das ist mir wirklich auch nochmal aufgefallen, also es ist stressig, es schlaucht auch, aber es macht mega Spaß dabei. Deswegen machen bestes wir ja Beispiel, den Job. Genau, bestes Beispiel, wo wir, Entschuldigung, wo wir letztens wegen der Nikolaus-Aktion hin und her gelaufen sind, eingekauft haben und so weiter und so fort, hatten wir schon Stress, aber es hat uns währenddessen voll Spaß gemacht. Ja, definitiv, ja. Ja, ja. Ja. Passender Übergang zum heutigen Thema. Wir wollen über den Beruf Lehrer nochmal sprechen. Ja, sehr gerne. Genau. Was haben wir heute? Heute ist Donnerstag. Dienstag war in der Türkei Lehrertag. Das ist jedes Jahr in der Türkei. Aber warte, stopp. Heute ist Donnerstag. Die Folge kommt vermutlich ja am Sonntag, ne? Ja, am Wochenende. Aber es spielt ja keine Rolle. Wir sind also ja heute ist der 26.11. Wir sind heute nicht ganz synchron, nicht in Time, aber das ist halb so wild. Genau. Genau, da war Lehrertag und in der Türkei ist es halt üblich, dass man dann an Lehrern so gratuliert und zum Beispiel aber auch seine alten Lehrer besucht zu Hause wirklich, den Blumen schenkt, mit sie Chai umarmt. Und so. Ja, Chai, ja, ich weiß nicht, also ich habe es selber noch nie erlebt in der Türkei, aber man kriegt es halt immer mit und ich glaube, das zeigt auf jeden Fall die Wertschätzung der Rolle in der Türkei. Und wie sind wir drauf gekommen? Ich glaube, die Zuhörer wissen oder spüren das ja auch, dass wir unseren Job echt gern haben. Ist das so? Ja, auf jeden Fall. Ich habe heute in Sportunterricht, haben wir Step Aerobic gemacht und ich musste für meine Praktikanten eine Einheit übernehmen und dann habe ich die halt spontan so ein bisschen gemacht. Und ich habe schon mal Step Aerobic gemacht, aber mir ist auch aufgefallen, dass mir das auch echt Spaß macht, so, ne? Auch das Unterrichten von Tanzen und so und die dann zu motivieren, obwohl die alle keinen Bock haben und am Ende dann in deren Gesichter zu gucken und zu sehen, ey, die haben Spaß und die lachen gerade, obwohl die denken, so Step Aerobic, mega langweilig. Ja, hört sich ja auch langweilig an, aber wenn du es gut verpackst und vorlebst und so. Und dann war ich halt so ein bisschen am Grinsen und dann meinte eine Schülerin so, Herr, warum grinsen Sie die ganze Zeit? Ich so, ganz ehrlich, weil ich gerade echt Spaß habe an meinem Beruf. So, es macht mir Spaß, so, ne? Ja, ja. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir beide uns dazu entschlossen haben, dieses Thema jetzt einfach mal anzusprechen und weil es halt gepasst hat mit dem Lehrertag in der Türkei am Dienstag. Ja. Weißt du, woran ich auch merke, dass ich so meinen Job, glaube ich, auch ganz gut mache, ohne jetzt mich selber loben zu wollen? Das Feedback der Kinder, wie du schon sagst, so, die haben Spaß bei dir und so, weißt du? Und das zeigt auch so, dass da die Atmosphäre passt und dass wenn die auch gerne zu dir kommen in den Unterricht, dann bist du A, denke ich, meine Persönlichkeit, mit der die auskommen können und von der die auch lernen wollen, weißt du? So, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Kids so erlebe, jetzt die Kinder in praktische Philosophie, Klasse 5, ey, die sind manchmal so ein bisschen komisch, weil die halt klein sind. Ich kann auch mit so ganz kleinen irgendwie auch nicht so wirklich umgehen, weil ich eher bei den Großen so unterrichtet habe. Nur jetzt die letzten Jahre halt doch viel bei den Kleinen, aber dieses Jahr sind die halt so richtig klein, so richtig typische Grundschüler. Und trotzdem, die sind so richtig witzig, ey. Wenn ich so mit dem Fahrrad zur Schule komme und die haben Pause oder so, dann schreien die immer vom Schulhof so, oh, jetzt... schneid das mal raus. Ach so, ja, ich hab's gerade selber vergessen. Ja. Salam alaikum, was geht? Frau, Kinder gesund? Und dann ich immer so, ja, Frau, Kinder gesund, Waschmaschine gut, Autoreifen gut, Winterreifen drauf, alles gut. Und dann sagen die immer, Gott sei Dank, Alhamdulillah. So, aber, ja, aber das ist so jetzt, ist so Running Gag. Wie bitte? Ja, ich wollte gerade sagen, erzähl, bring zu. Ja, das sind halt diese, ich glaube, das gibt's auch bei Rebel Comedy oder so, ne, das ist halt so, aber ist ja auch dieses Typische, ne, wenn wir jetzt zum Beispiel zu Reggio gehen, dann ist auch immer dieses Frau, Kinder, gesund, oh Gott sei Dank, ne, so, weißt du, dieses, ist so dieser typische Smalltalk halt, ne, und die Kinder machen das dann immer, oh, Assalamu alaikum, oh, alles gut, Frau, Kinder, gesund. Und die finden das halt voll witzig, dass ich das so mitmache. Oder wir begrüßen uns manchmal so in verschiedenen Sprachen. Und wir haben jetzt eine Woche mal so uns immer so morgens begrüßt mit Salam Aleikum. So, ne? Und die fanden das voll geil, Mann. Die feiern das voll ab, die Kids. Aber das ist halt mega cool, dass man halt so Insider hat zwischen den Schülern, ne? Die, und auch das, mit das, den Kids, wo dann andere Kollegen gucken und denken so, was geht da ab, so, ne? Das meine ich auch, genau, wo man so von außen denkt so, hä, was ist denn da los, was macht der da so, ne? Ja. Und, aber das fördert krass die Beziehung, wobei ich dazu sagen muss, man muss natürlich diesen schmalen Grat finden und die Grenzen kennen zwischen dieser persönlichen Ebene und persönlichen Beziehung und auch der Lehrerrolle. Ja. Ganz interessant, um da mal einen Vergleich zu machen, die Grenze zwischen persönlicher Beziehung und Lehrerrolle ist zum Beispiel, das weiß ich aus der Türkei und auch von Freunden, die da ihr Abitur und ihre Schulbildung hatten oder ein paar Jahre da zur Schule gegangen sind, die ist dort ganz anders als hier, ne? Mhm. Ja, wahrscheinlich mit mehr Schläge. Ja, nein, Quatsch. Ganz im Gegenteil. Letztens ein Freund hatte mir das erzählt, der hat da sein Abitur gemacht. Er sagte so, ja, ganz ehrlich, dann, wenn da so ein Sportlehrer, wenn da ein Lehrer kam und uns eine gute Nacht gesagt hat oder genannt hat oder gesagt hat, komm, wir lassen die Unterricht jetzt sausen, wir machen Sport oder so, dann sind die da auch mal hingegangen und haben ihn umarmt und so. Mhm. So halt ganz anders. Also kann ich mir hier in Deutschland gar nicht vorstellen, ist auch gut so, wie es ist. Aber ich glaube zum Beispiel, dass in anderen Ländern die Rolle des Lehrers sehr, sehr... die verdienen weniger Geld, aber mehr Achtung und Respekt. Ja, das so. vielleicht auch, aber die ist mehr auch eine Beziehung auf Ebene von Eltern und Kind. Also so Vaterrolle oder Mutterrolle. Ja. Was nicht unbedingt besser oder schlechter ist, fällt mir gerade auf, aber anders halt, ne? Anders als hier in Deutschland. Also ich finde, zum Teil, ich bin, also ganz ehrlich, dein Lieblingspodcast, ich finde das sogar manchmal, also ich führe ja auch mit meiner Klasse zum Beispiel als Klassenlehrer zwischenzeitlich so eine sehr, jetzt nicht emotional, aber schon so eine, auch so eine, man identifiziert sich ja auch miteinander, ne? Also man schafft ja auch so ein Wir-Gefühl und ganz ehrlich, du kannst das Wir-Gefühl nicht fördern, wenn du dich selber nicht als Teil dieser Gruppe siehst, so, weißt du? Auf jeden Fall, und das stimmt. Und ich bin auch ganz klar, du kennst mich ja auch schon und die Hörer kriegen es vielleicht auch manchmal schon, die hören das vielleicht auch raus. Ich bin ja eher so emotional gesteuert, ne? Und ich glaube, für viele Kinder in meiner Klasse ist die größte Bestrafung, wenn ich sage, ich bin enttäuscht, so. Weißt du, was ich meine? So, denen ist das egal, wenn die irgendwie zur Bestrafung Text abschreiben müssen oder so. Die machen das, weißt du? Aber wenn ich sage, ey, ich bin richtig beleidigt und oder richtig enttäuscht, und dann sind die, man sieht es denen an, das zerstört die mehr, als wenn ich die nach Hause schicke oder so. Ohne Scheiß. Ja. Und also gut, natürlich gibt es viele Kinder... Oh, jetzt klingelt es. Nein, ich gehe nicht zur Tür, ey. Bro, können wir kurz Pause machen? Ich muss einmal kurz zur Tür. Wir machen gleich so dort an der Stelle einen Cut. Ich gehe nur mal kurz gucken, ja? Einen Moment. Lass das jetzt einfach drin. Really? Nein, man schneidet mal raus. Nein, wir sind ganz ehrlich. Wir lassen das dann drin. Hört man weiter mein geht's. Quietschen und so. Mach lieber einen Cut und Fahrstuhlmusik davor. Ja, mach mal so. Geh mal freie Fahrstuhlmusik. Oder so eins. Aber ich muss dazu sagen, also warten Sie einen kurzen Moment. Der nächste Mitarbeiter steht für Sie bereit. dieses Gefühl, dass ich bin enttäuscht von dir und so, dass sie das schockt und so. Das kam, also muss man natürlich mit Vorsicht genießen, ne? Ja, also das meine ich jetzt natürlich nicht immer, ne? Nein, das meine ich gar nicht. Ich kann nicht jeden Tag sagen, dass ich enttäuscht bin. Nein, nein, das ist schon klar. Das würde ich ja dann auch irgendwann nicht mehr ziehen. Aber jetzt Außenstehende oder angehende Lehrer, die sollten sich das jetzt nicht zu Herzen nehmen und sagen, boah, ich gehe jetzt auch voll auf die Gefühlsebene mit meinen Kindern. Nee, auf gar Schuss, keinen Fall. Der Schuss geht ganz schnell nach hinten los, weil dazu gehört natürlich viel, viel mehr. Das muss passen, du musst dein Standing haben, du musst klare Linien setzen, du musst eine Zeit schon mit denen unterrichtet haben, die müssen dich kennen, du musst die kennen. Es gibt natürlich auch Kinder, wenn du sagst, ich bin enttäuscht von dir, dann sind die durch. Ne, ansonsten denken die, dass du so eine Mimose bist. So, ne? Also deswegen muss man das natürlich mit Vorsicht. Ich weiß, dass du das gut machst und ich weiß, dass du da die Balance hast, auf jeden Fall. Ich kriege das ja auch mit. Das ist auch die Kunst, ist halt schwierig. Ja, also sehr, sehr, sehr, sehr schmaler Grad und sehr, sehr schwierig. Deswegen nochmal an alle angehenden Lehrer, die uns gerade zuhören, immer erstmal vorsichtig, was Gefühle angeht und Gefühle ausdrücken geht. Es kann auch ganz schnell passieren, habe ich das Gefühl, also beziehungsweise kann ich mir vorstellen, dass es bei einigen so ist, dass wenn die ihre Gefühle äußern, dass die Kinder das voll ausnutzen oder sich lächerlich machen über den Lehrer oder was weiß ich. Ja, was, ne? Voll, definitiv, deswegen. Da gibt es bestimmt welche. Ja. Ja, ja, definitiv. Also, ja. Aber da merkt man mal auch so, also die Kinder merken das vielleicht nicht, viele denken so, ach, wir kommen und schmeißen da ein paar Arbeitsblätter rein oder so, ne? Oder geben denen ein paar Buchaufgaben. Aber ich finde auch, unser Job ist nicht nur auf, also natürlich erstmal auf sozialer Ebene, total umfangreich irgendwie. Weil du ja irgendwie du bist ein Coach, eine Art Berater. Du bist aber auch ein Lehrer, ein Mentor. Gleichzeitig bist du aber auch ein Erzieher. Und du hast ja als Lehrer mehrere Rollen in einer oder mehrere Funktionen. Dem Schüler gegenüber und gleichzeitig auch noch ganz vielen anderen Personen im System gegenüber, weißt du? Perfekter Übergang, wenn ich kurz reingrätschen darf. Mach. Ich habe letztens eine Philo-Stunde gehabt mit einer jetzigen Neuen zum Thema Rollen- und Gruppenverständnis. Ja, meine ich auch gerade. Genau, und dann, das war die erste Stunde. Entschuldigung, ich muss die ganze Zeit räuspern irgendwie. Alles gut. Ich glaube, das war die erste Stunde. War es die erste Stunde? Ja, genau. Doch, ja, es war die erste Stunde. Und ich wollte darauf hinaus, dass jeder halt seine Rolle hat. Ne? Zum Beispiel, ich war in dem Moment aktiv Lehrer und die Schüler sind halt Schüler. Ich habe mich in den ersten Minuten dann so ein bisschen zurückgezogen und habe die Schüler extra bewusst lauter werden lassen, indem ich so getan habe, als ob ich irgendwas anderes erledige und gerade noch nicht unterrichten kann. Mhm. Und dann wurden die lauter und dann habe ich gesagt, wisst ihr eigentlich, wer hier welche Rolle hat? So auch lauter und extra so mit einem strengeren Blick. Und dann waren die erstmal alle leise. Und dann habe ich mir einen rausgepickt, habe gesagt, sag mir mal, wer hier welche Rolle hat. Und dann sagt er so, ja, Sie. Ich so, was Sie? Er so, ja, Sie sind der Lehrer. Du kennst ja meine Spielchen. Er so, ja, Sie sind der Lehrer. Ich so, ja, und du? Ich so, ich bin der Schüler. Und dann bin ich so richtig weich geworden, habe angefangen zu lächeln natürlich, habe das so langsam zum Auflösen, damit die nicht in Panik geraten, habe gesagt, ich behaupte was anderes. Ich behaupte sogar, dass ich auch Schüler bin. Weil, und darauf wollte ich hinaus, du kriegst gerade einen Lachkrampf, ne? Ja, ich finde die Geschichte, weil ich habe gerade so eine Geschichte im Kopf, die erzähle ich gleich. Okay. Das ist auch ganz witzig. Und das ist aber auch der Punkt, ich sehe mich nicht unbedingt als höher gestellt oder viel wissender, also, dass ich mehr Wissen habe als die Schüler, sondern ich versuche denen das auch wirklich so zu vertickern, dass wir gemeinsam etwas lernen, ne? Dass ich genauso von den Schülern lerne und genauso die Schüler von mir, als auch, dass wir gemeinsam uns Wissen aneignen. Durch die Bearbeitung. Bro, ich habe da ein Zitat gelesen, ich weiß nicht von wem, das habe ich irgendwo mal gelesen, der beste Lehrer lernt von seinen Schülern. Ja, also, höre ich zum ersten Mal, aber trifft auf jeden Fall auch zu. Ja. Apropos Zitate, sollen wir mal wieder so ein Zitate-Revival machen? Könnten wir mal machen, aber nicht heute, das wird zu spannend. Nein, schon klar, schon klar. Aber auf jeden Fall, ja, erzähl. Ich habe noch eine richtig geile Anekdote, also ich fand die mega witzig. Ich habe es halt gewusst und es stand auch beim Referendar in der Unterrichtsplanung. Ich hatte ein Referendar in praktische Philosophie betreut und der hatte Prüfung. Und dann war unsere Schulleitung dabei. Ne? Grüße gehen raus an den Referendar, der jetzt mittlerweile auch Kollege ist. Vielleicht hört er irgendwann mal rein, wer weiß. Ja, und auf jeden Fall hat der so einen Unterrichtsbesuch zum Thema Aggressionen gemacht. So, ne? Und das war richtig witzig. Erstmal kamen so einige Kinder zu spät, weil die den falschen Raum hatten und so. Es war so ein bisschen so ein Durcheinander. Und er hat aber laut Unterrichtsplanung, es ging um Thema Aggression und Wut, und er hat laut Unterrichtsplanung, hat er selber so reingeschrieben, dass er dann so einen Impuls startet, dass er halt so ein szenisches Spiel daraus macht, dass er so ausflippt oder so, ne? Mhm. Und dann hat er so getan, als würde sein Laptop nicht gehen und sein Beamer. Und der Typ ist ja technisch voll gut drauf. Und er hat halt so getan, dass der Beamer nicht geht und so, und war so voll am Ausrasten. Und der Chef hat so gedacht, das wäre wirklich so. Und dann geht er so zu ihm hin, so, und will ihn so trösten und sagt so, na, beruhig, alles wird gut. Ja, der hat halt so, aber der hat das richtig gut gespielt, der hat so richtig auf den Tisch geschlagen und so, ne, und war so voll wütend und hat so gesagt, ja toll, jetzt funktioniert hier die auch nicht und so, ne. Und dann geht der Chef so da vorne, kommen Sie, beruhigen Sie sich, wir kriegen das doch trotzdem noch hin und so. Das war so geil, und alle saßen da, die Fachleitung saß da, einer hier, der Kernseminar, das war so ein Unterrichtsmitschau von dem Kernseminarleiter, also da saßen halt Schulleitung, Kernseminarleiter, Fachleiter und ich, also vier Erwachsene, und die Schulleitung hat halt den Entwurf nicht gelesen und hat als einziger nicht gecheckt, was da gerade abgeht, ne? Und wir saßen da alle hinten und haben uns voll einen abgelacht. Das ja, war schon aber ganz ist doch cool, ey. Guck mal, aber das ist auch, guck mal, das macht die Sache mega interessant, und ich bin mir sicher, dass danach die Schüler voll im Thema drin waren. Ja, ja, weil, voll. Also. Das sage ich zum Beispiel auch, ja, auch meinen jetzigen Praktikanten und allen Referendaren, die bei mir mitlaufen und so. Lehrer sein ist auch immer gleichzeitig Entertainer und Schauspieler zugleich. Voll. Schule lebt von Entertainment. Ja. Wenn du ein lustiger Typ bist, dann sind die Kinder alle dabei irgendwie. Ja. Also, oder wenn du zumindest so einen eigenen Charakter hast. Ja, auch einfach mal Dinge anders, interessanter formulierst. Zum Beispiel, du kannst sagen, so, wir haben jetzt euer Meinungsbild eingeholt und jetzt gucken wir mal, was das Buch dazu sagt. Öffnet mal Seite 98, Nummer 5 und 6. Da denkst du auch so, boah, ja, okay, öffne ich mal das Buch, guck mal drauf, was da steht, lese mir das durch, ich kann schon denken, jetzt kommt Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit, Ergebnissicherung, und dann ist vorbei. Aber wenn du das anders verpackst und sagst, ey, guck mal, jetzt haben wir eure Meinung, wollen wir mal kontrollieren, was die Wissenschaft dazu sagt? Ja, und ob ihr genauso gut seid wie die Wissenschaftler oder sogar noch besser seid, oder ob ihr richtig liegt oder falsch liegt? Ja, ja. Ne, das zieht nicht immer. Das pusht. Ja, das zieht nicht immer, aber das pusht ein, weil wenn du denkst, ey, guck mal, ich habe hier meine Meinung und ich will mal kontrollieren, ob das so ist und was die Wissenschaftler dazu sagen, dann gehen die mit einer ganz anderen Idee an die Sache ran. Die gehen den gleichen Weg, aber die gehen quasi wie durch eine Allee. Das wird rechts so sinnhaft, links, weißt du? Ja, das ist so, genau. Zum Beispiel im Deutschunterricht, ne? So mache ich auch ganz oft so Sachen, dass ich ziehe mir immer irgendwelche Sachen aus der Nase. Als meine Klasse zum Beispiel in der fünften war, haben die das Thema Tierbeschreibung gehabt. Und dann habe ich echt so von einer Kollegin, die auch die Biolehrerin war, habe ich mir so eine Voicemail schicken lassen, von wegen, dass unser Schulkaninchen, unser Maskottchen quasi, unser Schulkaninchen verloren gegangen ist. Also ist so stiften gegangen. Oh, der Käfig stand auf, der ist jetzt weg. Was können wir jetzt nur tun? Bitte helf mir doch, ne? Und dann habe ich der Klasse halt das so abgespielt, ne? Und dann habe ich so den Kindern so eine Frage gestellt. Ich so, ja, ey, was können wir denn jetzt machen, um der Frau sowieso zu helfen? Und dann sofort so, boah, ey, wir haben doch gestern Tierbeschreibungen gelernt. Wir können eine Beschreibung machen und Flugblätter kopieren und so. Was für ein Zufall. Ja, was für ein Zufall. Ey, und ich sag's dir, die haben 2 Monate lang geglaubt, dass dieses Kaninchen echt sei, ne? Und und dann, richtig witzig, hat dann irgendein Schüler das so herausgefunden, und dann und der wusste halt, dass das auch so eine Unterrichtsmitschau war mit dem Schulleiter, ne? Da hatte ich so eine Revisionsstunde, die erste halt, ne? Und dann sagt ein Schüler so, ich wusste es, sie haben uns nur ausgenutzt. Ich muss sagen, bei solchen Stories löse ich aber immer sofort auf. Ich immer konnte sofort. Das nicht, die waren voll traurig. Ich habe dann einmal so gesagt, den gibt's nicht. Und dann war so, wirklich, war das jetzt alles umsonst? Und dann konnte ich das nicht. Ja, aber so ist doch noch viel schlimmer. Ja, keine Ahnung. Also finde ich, also weiß ich nicht, ich finde das sehr gefährlich. Also ey, aber für mich ist gefährlich. Bei meiner Klasse, ich weiß nicht, natürlich ist so ein Stück weit auch die Konstellation wichtig, ne? Also welche Kinder sind da drinne? Aber ich glaube, ein Stück weit habe ich die auch gut so in die Bahn geschoben. es kam neulich ein Kollege von mir, von uns, so an und meinte so, ey, ich wollte die erst anschnauzen, warum die ganze Zeit sich Briefchen schreiben oder so. Oder irgendwas haben die ganze Zeit geschrieben und er wusste nicht was, als er hat so Frontalunterricht gemacht. Mhm. Und sie hat haben irgendwas sich währenddessen erzählt. Briefchen geschrieben. Mhm. Nee, pass auf, er dachte, die schreiben irgendwas für Hausaufgaben, Lernzeit oder was auch immer. Und dann hat er gesagt so, und dann haben die ganze Zeit mitgeschrieben, was ich gesagt habe. Was Killer. Ist mit deiner Klasse nur verkehrt? Und jetzt kommt's, siebte Klasse, die sitzen da mit dem College-Block und schreiben mit, was der Geschichtslehrer erzählt. Also da fällt man vom Glauben ab, ohne Witz. Also meine Klasse ist ein absoluter Sauhaufen, Sauhaufen nicht. Ein fauler Haufen, wenn es darum geht, Vokabeln zu lernen. Ne? So, das, alles, was so Lernen erfordert, können die nicht. Aber ich habe denen immer gesagt, so, je mehr ihr im Unterricht aufpasst, umso weniger müsst ihr zu Hause machen. Und das nehmen die sich echt zu Herzen. Also im Unterricht passen die voll gut auf. Aber ganz unabhängig davon sage ich auch zum Beispiel ganz oft, dass das Mitschreiben, auch wenn du diese Notizen dir nie wieder durchliest, ne? Ja, bleibt ganz anders im Kopf hängen. Ich sage immer, von der Hand über den Arm in das Herz und vom Herz in deinen Kopf. Ja. Genau. Ja. Ach man, aber wir haben schon, also ich finde, wir haben schon einen guten Job. Ich hatte jetzt zum Beispiel auch heute wieder so gemerkt, ich habe so eine Schülerin, die hätte im Februar, da hatte sie ja mit dir so eine kleine Fehde, falls du dich erinnerst, mit dem Papier aufheben. Dann hatte sie noch mit einer anderen Kollegin eine Fehde, ist auch egal, muss jetzt nicht weiter ausrollen. Und die war kurz vor einem Schulverweis, ne? Und, ach, eine Schülerin? Eine Schülerin, genau. Ach so, ja, okay. Und, ja, ja. Und heute habe ich so im Unterricht so gedacht, wir machen jetzt Thema Balladen im Deutschunterricht. Und dann gehe ich so rum und sie hat sich Karteikarten gemacht mit Merkmalen von Balladen. Aber wir haben das Thema erst gestern angefangen. Mhm. Oder vorgestern. Also wir hatten gar keinen Unterricht mehr. Und dann gucke ich so und die hat sich echt gute Notizen gemacht. Und dann habe ich gefragt, so, willst du hier gleich einen Vortrag halten oder woher hast du das, ne? Die so, nö, aber falls das nochmal Thema ist, dann bin ich schon mal vorbereitet und kann mitreden. Und ich denke so, Alter, so vor einem halben Jahr wäre die fast von der Schule geflogen und jetzt sitzt sie da und macht sich Notizen und bereitet sich auf das Thema vor, um mitreden zu können. Da dachte ich mir auch so, was geht denn hier ab, ey? Ja, sehr wichtig. Also ganz wichtig ist, finde ich, dass wir als Lehrer auf jeden Fall an die Schüler glauben, egal wie anstrengend, immer wieder, sie in dem Moment sind oder wie viel Blödsinn sie machen oder sonst irgendwas. Ja. Und der zweite wichtige Punkt ist auch, dass wir es schaffen, dass die Schüler an sich selber glauben. Ja. Weil wenn die das tun, ne, dann rocken die alles. Ja. Dann rocken die wirklich die ganze Bude. Ja, also ich muss auch sagen, die Schülerin, die hat mir auch viel Kopfschmerzen bereitet, ne? Also du kennst ja die ganzen Geschichten. Mhm. Aber am Ende des Tages muss ich sagen, ich habe ihr trotzdem immer wieder, weil ich habe mir so gesagt, so ey, ganz ehrlich, das ist auch nicht gegen meine Person gerichtet, nein, sondern das ist einfach gegen meine Rolle gerichtet wahrscheinlich so, ne? Das, ja. Oder auch gegen die Schule, gegen das System, eine Art Rebellion, die sind halt in der Pubertät und was weiß ich nicht was, ne? Aber sie hat bei mir zum Beispiel, und da bin ich überzeugt von, sie hat bei mir gemerkt, so ey, der gibt mir ja immer wieder eine Chance. Also sie hat jeden Tag, habe ich sie trotzdem, egal was sie gemacht hat, am nächsten Tag habe ich sie genauso gegrüßt wie alle anderen Kinder. Habe sie auch zwischendurch mal gefragt, ob alles gut ist und keine Ahnung was. Ne? So wie es halt ist, man macht halt immer so, wenn Kinder irgendwie sitzen und alleine sind oder sonst was, dann sagt man, hey, alles klar oder so, ne? Und die hat, glaube ich, gemerkt, so, ey, jeden Tag kriege ich immer wieder eine Chance. Und die hat jetzt gemerkt, dass wenn sie das anders macht, dass sie jetzt voll durchzieht, ne, dass die halt auch voll das gute Feedback bekommt. Also ich habe die jetzt auch sehr häufig gelobt und das hat die, glaube ich, so gepusht, dass die jetzt auch immer wieder durchzieht. Und das finde ich richtig gut, ey. Also ich bin auch schwer begeistert davon, dass Kinder auch so vielseitig sein können und auch echt was rocken können, ne, also... Ja, du darfst, das ist auch so ein Punkt, da würde ich gerne meine nächste Frage mit dranhängen, an uns beide selber vielleicht, also an uns jetzt selber. Jetzt bin ich quasi gespannt. Ja, aber ich möchte vorher nochmal sagen, es ist wirklich der Punkt, dass man, egal was passiert, nachdem das die Story aufgehört hat, dass man wieder einfach normal weitermacht und nichts persönlich nimmt. Das ist manchmal nicht so einfach oder für einige nicht so einfach, aber das ist mega wichtig, dass man niemals wirklich sich persönlich angegriffen fühlt oder irgendwas persönlich nimmt. Selbst wenn, und ich sage jetzt mal ganz krass, selbst wenn du zutiefst beleidigt wirst mit Worten oder sonst irgendwas, ne, darfst du niemals persönlich nehmen. Voll, klar. Jetzt komme ich zur nächsten Frage direkt. Vielleicht ja, ich hab mich auch gerade gefragt, wo kommt jetzt die Frage? Ja, wir haben jetzt so sehr von unserem Beruf geschwärmt und haben gesagt, das ist der tollste Beruf. Ist es ja auch, auf jeden Fall für uns. Aber gibt es auch Punkte, wo du sagst, boah, das ist echt nicht so toll an unserem Beruf und das sind so die schwierigen Seiten oder die anstrengenden Seiten? Also, ja, also... Also es gibt auf jeden Fall was, aber was willst du, was denkst du, ist nennenswert? Ich glaube, was ich am allermeisten nennenswert finde, ist halt dieses, dass man auch ständig so durch die Gesellschaft in so einen, in so Erklärungssituationen gerät, wo man sich erklärt, also, weil viele haben ja ein falsches Bild. Alle denken so, ey, wenn du an der Ganztagsschule bist, ist um 15 Uhr Feierabend und dann chillst du den ganzen Tag. Oder wenn du, keine Ahnung was, Halbtag ist egal. Also die denken, man arbeitet nur von 12 bis Mittag oder so. Oder so. Also ich finde es schwierig zu sagen, dass unser Beruf leicht wäre. Ich mache ihn richtig gerne, aber was mich am meisten nervt, sind halt die Leute, die behaupten, dass das leicht wäre. Weißt du? Ja, ich lade jeden dazu einmal einfach 15 Jugendliche über 60 Minuten hinweg zu unterrichten und das täglich. Also klar, es ist ein schöner Job und er ist machbar. Also er ist jetzt nicht mega schwer, ne? Also im Vergleich zu anderen Jobs, es gibt bestimmt viel härtere Jobs auf jeden Fall. Aber du ist schon richtig, dieses Bild in den Köpfen der meisten ist halt so, dass sie denken, ah, Lehrer, ihr habt ja mehr Ferien als Schule und Unterricht. Ja. Und ich habe noch einen Moment oder noch eine Sache, die ich echt schlimm finde, ist, also dieser ganze Arbeitsaufwand im Hintergrund ist eine Sache, aber ich glaube, was auch schlimm ist, und das ist ja auch menschlich, man baut ja auch Beziehungen zu den Kids auf, verabschieden. So Abschiede finde ich schrecklich. Also, weil wir haben jetzt zum Beispiel auch einige Kinder jetzt so verabschiedet in meiner Klasse und heute auch. Ey, heute war so voll der ereignisreiche Tag. Heute haben wir ein Kind oder habe ich ein Kind verabschiedet, die jetzt ab Montag eine andere Schule in einer anderen Stadt besucht. Und da habe ich auch so ein bisschen so ein paar nette Worte gefunden und das hat es irgendwie auch gut getroffen. Also wir hatten so Sozialtraining gehabt, ne? Und dann sollte jeder sagen, was ein Abschied für ihn bedeutet, was verbirgt sich hinter einem Abschied. Und dann habe ich am Ende so auch gesagt, so ey, so Abschiede in der Klasse sind halt echt blöd, weil jeder Einzelne in dieser Gruppe ist ja so ein Charakter, der das Ganze so prägt, so weißt du, die lernen voneinander, miteinander, ja, die haben natürlich aufeinander Einfluss und jeder ist so ein besonderes Bauteil einer solchen Gruppe und wenn jemand weggeht zum Beispiel, dann ist da auf jeden Fall so eine Lücke, ne? Also in vielen Klassengemeinschaften, die gesund sind, sage ich mal, ist es echt so ein Verlust, wenn einer weg ist. Ja, ich denke auch immer ganz oft, das ist so eine Mini-Mini-Mini-Version von, also wirklich Mini-Mini-Version, der Erziehung vom eigenen Kind. Also wir sind ja leider noch keine Eltern, aber es ist ja sehr ähnlich. Du ziehst das Kind auf, du erlebst vieles, du gehst durch dick und dünn und hast sehr emotionale Momente in deinem Leben mit deinem Kind wahrscheinlich. Also ich spreche jetzt als... Aber auch als, mit Schülern, ne? Ne, genau. Aber da, genau, da wollte ich halt hinauf. Und dann sind die Kinder irgendwann erwachsen, ziehen aus, heiraten, gründen ihre eigene Familie und wenn du ein gutes Verhältnis hast, dann siehst du es halt trotzdem noch öfter mal. Aber es ist weg. Also es ist, in der Regel zieht es halt weg. Und diese Mini-Mini-Version haben wir in der Schule auch. Die kommen bei uns jetzt halt in der 5. Klasse, bleiben bei dir jetzt 3 Jahre und nach 3 Jahren wechseln die dann ja auch den Lehrer. Das ist jetzt übrigens nächstes Jahr soweit, ohne dich jetzt traurig machen zu wollen, Guido. Dann Bro, sind sie noch Bro, ich gebe die nicht ab, egal was kommt. Also wäre cool natürlich, wenn du sie durchziehst, aber das müsste man ja dann gucken. Aber anderes Thema, in der Regel ist ja so, dass du die dann nach 3 Jahren wieder einem anderen Lehrer abgibst, der zieht die dann weiter durch 3 Jahre und dann sind sie auch weg, ne? Also ich habe ja letztes Jahr meine Zehner verabschiedet und ich bekomme noch immer tolle Nachrichten und schönen Voicemails und so weiter und so fort. Also wir beide, ich und meine Co. natürlich auch, meine tolle Co., aber die sind dann halt weg, ne? Und natürlich ist es dann anders, als wenn du sie jeden Tag siehst oder auch nur einmal die Woche. Es ist, ja, die sind dann weg. So, das ist auf jeden Fall mit einem Punkt, dass da würde ich. Da würde ich auch wieder ein Zitat hier von Gibran Khalil heranziehen aus diesem Buch Der Prophet. Kann ich auch nur empfehlen. Ich kann es jetzt nicht wortwörtlich zitieren, aber es geht darum, dass die Eltern oder der Erwachsene quasi der Bogen ist. Ah ja, stimmt. Die Kinder hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt, vor ein paar Wochen, ne? In der Folge über Kindheit. Und dass quasi die Kinder die Pfeile sind so, und wir bringen die auf den Weg, so, weißt du? So, wir bleiben als Bogen zurück und wir senden die Pfeile quasi raus ins Leben, so, ne? Ja. Und prägen sie auch, dass sie vielleicht auch eine gewisse Richtung einschlagen, ne? Ich möchte gerne noch zwei Punkte und geben anfangen. Denen den Anschwung. Ich würde jetzt gerne meine zwei Punkte nennen, wenn ich darf, Guido. Ja, bitte. Ich grätsche hier voll oft rein, ne? Ja, alles cool. Nein, alles cool. Ich habe dir auch gut, ich habe dir auch zugehört. Danke. Also so war das nicht gemeint. Also ich habe dir gern zugehört, wollte ich sagen. Egal. Ein Punkt, der für mich sehr anstrengend ist, ist der, dass ich oft merke, dass zum Beispiel, wir haben ja 60-Minuten-Takt bei uns an der Schule, dass 60 Minuten nicht ausreichen, um wirklich jedem Schüler immer das zu geben, was er braucht bei 28, 30. Ja, boah, das ist schwierig. Also du kommst nicht hinterher. Also ja, wir versuchen wirklich so gut wie möglich ein Mittelding zu finden. Aber ich weiß, dass das teilweise oder in einzelnen Fällen oder in einzelnen Phasen nicht reicht. Und das macht mich, also nicht fertig, aber das ist echt anstrengend. Nicht, weil ich denke so, boah, ich komme nicht hinterher, sondern weil ich denke, ey, der Schüler würde jetzt gerade noch viel mehr Zeit brauchen und noch viel mehr Zuneigung, noch viel mehr Erklärung und Unterstützung. Aber es ist einfach nicht möglich. Nicht, ich schaffe es nicht, es ist nicht möglich. In 60 Minuten kannst du nicht 28, 30 Schüler so versorgen, wie sie es eigentlich hätten verdienen können und müssen. Also wie sie es hätten verdient. Ja, das ist echt schwer. Aber da haben wir ja jetzt so als SV-Lehrer zum Beispiel auch eine gute Möglichkeit, auch mal mehr zuzuhören. Also ich habe zum Beispiel wir haben heute einen Tannenbaum geschmückt. In einem unserer Schulstandorte habe ich mit den Kindern an unserem Standort gemacht und ich habe mit denen auch so Smalltalk gemacht. Ich so, ey, feiert ihr Weihnachten? Was wünscht ihr euch? Freut ihr auf die Ferien? Ey, und die feiern das so ab, dass man auch mal solche Fragen so stellt und die haben da echt alle so voll erzählt, so, ja, ich wünsche mir das und das und hier Ferien, ich habe mir das und das schon vorgenommen und keine Ahnung was und ist irgendwie auch schön so, weißt du? Ja, und der zweite Punkt ist, der für mich echt sehr anstrengend ist, ist so, wenn ich an einen Schüler glaube und überzeugt bin, dass er vieles erreichen kann, wenn er möchte. Und er enttäuscht dich. Nein, das wäre nicht so schlimm. Also klar wäre das auch schlimm, aber darum geht's nicht. Und der Schüler ist aber selber nicht checkt. Ah, okay. Oh, das raubt mir so die Kraft, ne? Wenn ich sage, ey, glaub mir, wenn du möchtest und dich jetzt konzentrierst, dann schaffst du das, du kannst das so, ne? Gerade, also oft in Vertretungsstunden, wenn die mich nicht kennen und dann so immer diese Grundeinstellung haben, so, keine Ahnung, in Mathe ist das ganz oft so, oh, ich kann das nicht, oh, ich verstehe das nicht, dann sage ich immer so, beruhig dich mal erstmal, komm mal erstmal runter und wir gucken uns mal die Aufgabe gemeinsam an und ich verspreche dir, wir werden es gemeinsam schaffen und du wirst es können. Und dann gucken wir uns wirklich gemeinsam an, dann stelle ich halt entsprechend die Fragen, sodass er selber zu dieser Erkenntnis kommt und dann löst das Kind meistens die Aufgabe selber und dann sage ich, und? Läuft. Kannst du nochmal wiederholen, was du eben gesagt hast? Nee, kann ich nicht, weil es nicht stimmt. Du kannst es. Du musst nur an dich glauben und dich dran setzen. Auch wenn du eine Stunde für diese Aufgabe brauchst, du kannst es vielleicht noch nicht, aber wenn du willst, kannst du es dann gleich mit. Ob es mit Fleiß ist, ob es einfach mit Cleverness ist, ob es irgendwelche alternativen Möglichkeiten sind. Aber wenn ich zum Beispiel, also da fehlt das, da kommt auch wieder nochmal die Zeit zustande, ne? Wenn du dann irgendeine Sportart zum Beispiel, einen Sport erklärst oder eine Technik und du kannst in 60 Minuten einfach nicht jedem perfekt die Technik beibringen, ne? Zum Beispiel in Volleyball ist es ganz oft so. Aber diese Grundeinstellung nicht aus den Köpfen zu kriegen, ich kann das nicht, boah, das raubt einem mega die Kraft, weil du erklärst, du erklärst und dann kommt immer wieder das Gleiche, ich kann es nicht, weil es einfach sich festgesetzt hat. Und wenn man sich selber sagt, ich kann das nicht, dann kannst du machen, was du willst, das Kind wird es nicht lernen. Ja, ja. Und das finde ich immer so schade und das ist, nimmt mir oft die, also oft in, also ja, das raubt mir schon die Kraft ab und zu, muss ich sagen. Also es ist dann anstrengend wirklich. Ja, das stimmt schon. Also wenn wenn dieser Spirit, wenn du an jemanden glaubst und er an sich selber nicht glaubt, ne? Ja, ja, und ich ihn davon nicht überzeugen kann. Und ich denke so, boah, das ist halt so schade, weil da wär, ist halt viel mehr drin. Ja, definitiv, man. Aber das ist echt, diese, jetzt diese schwierigen Punkte des, unseres Berufs sind so minimal. Also ich gehe wirklich sehr, sehr gerne zur Schule. Ich freue mich immer sehr aufs Wochenende, sage ich ja immer, aber auch genauso viel, wenn es Montag wieder weitergeht. Ja, voll. Ja. Wobei ich aktuell ganz oft wegen Corona denke, okay, so ein Tag länger Wochenende, aber nicht wegen Corona, sondern wegen dieser ganzen Aufgaben, die damit verbunden sind. Ja, momentan ist es echt anstrengend, ne? Aber ja, ich merke, dass die Stimmung jetzt auch wieder hochgeht. Also ich bin jetzt sowieso mehr im Haus unterwegs, mehr mit den Kindern beschäftigt, wegen der SV, ne? Mhm. Und ich kriege halt nicht diesen, ja, ich sag mal, ist ja manchmal so, dass man dann so auch so Negativ-Vibes mitbekommt von manchen Leuten. Und da bin ich jetzt gerade so voll von weg irgendwie. Und dadurch habe ich echt so eine sehr solide Grundstimmung aktuell, weil die Kids sind halt so entspannt und so locker und mit denen kann man so Faxen machen, ne? Und ja, ist einfach ganz nett gerade. Ich hoffe, ja, das bleibt so. Okay, darf ich einfach mal meinen ganz ehrlichen Moment raushauen? Do it. Ja, mein ganz ehrlicher Moment ist, dass ich heute wieder gemerkt habe, dass ich den für mich besten Job der Welt habe. Wow. Mein ganz ehrlicher Moment ist auch... ist auch, ja, gute Frage. Ich glaube, mein ganz ehrlicher Moment ist, gerade als wir das mit Entertainment angesprochen haben, ja, du kannst deinen Unterricht noch so fachlich, didaktisch gut aufbereiten, kannst auch vielleicht gute Methoden haben, aber wenn du das nicht selber mit Begeisterung lebst, was du da machst, dann haben die Kinder auch keinen Bock. Also und durch deine Begeisterung dafür entwickelst du auch entsprechende Sach- oder Problemsituation, fiktive Situation, wo dann Wissen angewandt wird. Und wenn du selber nicht dafür begeistert bist, dann hast du auch nicht diesen Spirit dafür und dann ist der Unterricht auch nicht so cool irgendwie. Und der lebt wirklich davon, wie du selber als Person da abgehst und steil gehst. Ja. Ja, schöner ganz ehrlich Moment. Ja, mega. Cool. Ach, dann cool, würde ich sagen, schaltet wieder ein. Ja, oder ich würde, bevor wir jetzt abschließen, würde ich gerne etwas nachtragen, nachträglich reinbringen. Und zwar hatten wir 2-3 Challenges in der Vergangenheit, sei es jetzt mal von den ersten Folgen, wo wir gesagt haben... Ey, mein Okocha-Trick ist online. Ja, aber auch die ganzen anderen. Ich wollte nochmal sagen, wir haben es, glaube ich, auch ein paar Mal gepostet, aber nochmal an alle Zuhörer, wir haben das durchgezogen und sind natürlich am Ball geblieben. Guido, im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes, genau. Ihr könnt den Okocha-Trick gerne auf Instagram sehen, ganzehrlich.podcast. Abonniert uns, lasst uns ein Like da, schreibt was rein und ich würde jetzt gerne eine neue Challenge. Warte, ich will noch kurz was sagen wegen Dings hier, weil du gesagt hast, am Ball bleiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe so den dümmsten Fauxpas wieder gehabt, so Fettnäpfchen Deluxe, ich kann das ja am besten. Eine Schülerin von mir hatte in der Deutscharbeit, die hat sich den rechten Arm gebrochen und brauchte mehr Zeit, weil sie mit links schreiben musste. Und dann habe ich so gesagt, komm, jetzt hab dich nicht so, das machst du mit links. So voll schlecht. Ja. Oh Gott, ey. Genau. Challenge an alle Zuhörer und vielleicht auch an uns selber. Tut uns mal einfach einen Gefallen. Kreide essen. Einfach mal einen Gefallen. Einfach mal so. Bitte, also was heißt bitte, soll jetzt nicht irgendwie, wir flehen jetzt nicht drum oder so, ne? Also es wäre aber cool, eine coole Aktion von euch, wenn ihr es schafft, natürlich, dass ihr erstmal selber unseren Instagram-Account abonniert und 3 weitere Leute findet, die uns abonnieren. Einfach mal so. Ach, so ein Goal, dass wir jetzt die 100 Abonnenten knacken oder so. Die haben wir, glaube ich, schon. Aber einfach so, ist egal, ich gucke gar nicht auf die Zahl, wie viel wir haben. Einfach mal so, einfach eine Challenge, wenn ihr gerne zuhört und uns ein bisschen was zurückgeben wollt, macht Werbung für uns. Verbreitet uns. Haut rein, bleibt sauber. Macht's gut, bye bye.